was mal war. Die Zeit war so schön wie nie, so schön jedes Jahr. Ich trink auf dein Wohlschli, auf dich ganz allein. Und in meiner Fantasie wirst du alle Zeit bei mir sein. Ich trink auf dein Wohlschli. Wenn die Mäuse satt sind. Wenn die Mäuse satt sind, schmeckt das Mehl bitter. Es ist der kleine bittere Nachgeschmack, der bleibt, wenn die süße Erinnerung an einen schönen Abend langsam verblasst. Und es war ein schöner Abend, eben bis auf den Punkt, als Klaus feststellte, dass auch Bier bitter schmecken kann oder eben das, was er meinte zu trinken, als er die Bierflasche seine letzte für diesen Abend an den Hals setzte und mit der ihm eigenen Technik, nämlich Trinken und Atmen gleichzeitig, ein Relikt aus seiner frühen Kindheit, mit dem er immer bei uns angab, weil er es noch als einziger von uns konnte, in einem Schluck austrank. Klaus war schon immer ein Aufschneider. Sicher wurde ihm auch zum Verhängnis, warum er eigentlich zu unserem Herrenabend kam. Sein Schnupfen, den er durch das Sonieren zu kurieren versuchte, der ihn schon seit Anfang Herbst quälte, den er in den Winter mitschleppte und der ihm, wie er sagt, den Genuss verdirbt, weil sein Geschmackssinn arg darunter leidet. Wir haben es ihm nie gesagt und so bleibt es auch für ihn immer noch der schöne Männerabend, eben nur mit einem kleinen bitteren Nachgeschmack. Nur Herbert kann ihm nicht mehr so richtig unter die Augen treten. Ist er doch der Verursacher der geschmacklichen Verirrung. Herbert ist mein Schwager, ist leicht untersetzt, sitzt den ganzen Tag im Büro vor dem Computer und die einzige Bewegung, die er sich täglich abverlangt, ist der Weg zwischen Haustür, Auto, Büro und zurück. Keine 300 Meter pro Tag maximal. Die Sauna hält ihn fit, sagt er. Mehr Sport braucht er nicht. Ich hatte gerade den Multivitaminsaft, den Tina noch schnell besorgt hatte, bereitgestellt, als Herbert mit einem Kasten Bier auf der Schulter und Klaus mit einer Gallone Whisky unter dem Arm, den er letztens im Duty-Free-Shop gekauft hatte, vor der Tür standen. Sie hatten unseren Männerabend wohl mit einem Junggesellenabend verwechselt. Ich schickte ein Stoßgebet in den Himmel, dass nicht auch noch eine, wenn überhaupt leicht bekleidete Dame plötzlich vor der Tür stand und dankte gleichzeitig dafür, dass Tina vor ein paar Tage zu ihren Eltern gefahren ist. Das Saunatauchbecken wurde kurzerhand zum Kühlen der Getränke verwendet und wir hatten viel Spaß. Ich wusste gar nicht, dass Kronkorken schwimmen können, wenn man sie geschickt auf das Wasser setzt. Und wenn man stromlinienförmig in das Schwimmbad eintaucht, bleiben sie sogar über Wasser. Nicht so bei Herbert, der wie ein Stein in das Wasser fällt und einen halben Meter hohe Bugwelle vor sich hertreibt. Das war bitter, einen halben Whisky Strafe pro untergegangenen Kronkorken und alle Einsamen in einem Tauchgang. Zugegeben und zu unserer Verteidigung mit in die Waagschale werfend, wir waren alle schon leicht beseelt von dem Alkohol, der uns verstärkt durch die anregende Wirkung der Sauna in den Kopf gestiegen ist. Aber es ist schon eine Schweinerei, dass Herbert, als er den Druck auf der Blase zu spät bemerkte und ihm im gleichen Augenblick seine Beine den Dienst versagten, den Weg zu der Örtlichkeit der Entlastung zu finden, sich seiner Not in die halb entleerte Bierflasche zu entledigen. Ich trinke auf dein Wohlschli, auf dich ganz allein und in meiner Fantasie wirst du alle Zeit bei mir sein. Ich trink auf dein Wohl, Marie, auf das, was mal war. Die